Ich erlebe mir deine Augenblicke. Letzter Gang durch alte Träume. Mit dem Ohr an der Wand lausche ich, ob der Nachbar vielleicht eine Liebesgeschichte zu erzählen hat. Mir wollen keine mehr einfallen, seit du fort bist.